Am 19. April fand im Daedonggang Clubhaus für das diplomatische Korps in Pyongyang ein Freundschaftstreffen zum 52. Jahrestag des historischen Besuchs der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in Indonesien statt. Die gemeinsamen Veranstalter waren die koreanisch-indonesische Freundschaftsgesellschaft und die Botschaft der Republik Indonesien in der DVJK. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Werktätigen der Stadt Pyongyang, die Lehrer und Schüler der Oberschule Ryulgok vom Stadtbezirk Songyo für die koreanisch-indonesische Freundschaft sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Indonesien und die Mitarbeiter der Botschaft. Auf der Veranstaltung gab es Reden. Danach sahen sich die Teilnehmer ein Bouvier über den historischen Besuch von Präsidenten Kim Il-sung in Indonesien und die künstlerischen Darbietungen der koreanischen Schüler und der Mitglieder der indonesischen Botschaft an.